Hallo? Hallo. Hoppla. Ich bin nicht allein. Ich bringe einen mit. Einen Durchschnittsmenschen. Sein Name? Schmidt. Ruhe! So seid doch mal eine Weile still. Es scheint, dass er euch was sagen will. Was uns schon mitten im Lärm dieser Stadt ein Mensch namens Schmidt zu sagen hat. Hier ist keine Zeit für solches Getue. Ruhe, Ruhe.